Abschnitt 7 aus Armedale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel, Teil 1. Die kleine Gruppe, die in Major Milroys Wohnzimmer versammelt war und auf die Wagen von Thorpe Ambrose wartete, würde auf niemanden, der nichts davon gewusst hätte, den Eindruck einer Gesellschaft gemacht haben, die einem Picknick entgegensähe. So viel man sah, waren die Anwesenden in sattsam feierlich langweiliger Stimmung, um für Hochzeitsgäste gelten zu können. Selbst Miss Milroy, obgleich sich vollkommen bewusst, dass ihr hübsches Musselinkleid und ihr schöner neuer Federhut sie vortrefflich kleideten, erschien in diesem unvorteilhaften Augenblicke als Miss Milroy unter einer Schattenwolke. Obgleich Allens Billet ihr in kräftigster Sprache die Versicherung gegeben, dass der eine große Zweck die Ankunft der Erzieherin mit der Feier des Picknicks in Einklang zu bringen erreicht sei, blieb ihr doch noch der Zweifel, ob Allens Plan, sei er, was er sei, von ihrem Vater gebilligt würde. Mit einem Worte, Miss Milroy wollte sich ihres Vergnügens für den Tag nicht gewiss dünken, bis der Wagen vor der Tür halten und sie von dannen führen würde. Der Major seinerseits zur Feier des Tages in einen knappen blauen Frack eingeknöpft, den er seit Jahren nicht getragen und mit einer 12-stündigen Trennung von seiner alten Freundin und Gefährtin, der Uhr, bedroht, war ein Mann so sehr außer seinem Fahrwasser, wie es nur je einen gegeben. Was die Freunde betraf, die auf Allens Wunsch dazu geladen wurden, nämlich die Witwe Mrs. Pentecost und ihr Sohn, seine Ehrwürden Mr. Samuel Pentecost, so hätte man ganz England von einem Ende zum anderen durchsuchen können, ohne ein paar Leute zu entdecken, die weniger zur Lust des Tages beizutragen geeignet waren als diese beiden. Ein junger Mann, der seine Rolle in der Gesellschaft spielt, indem er durch eine grüne Brille zuschaut und mit einem krampfhaften Lächeln zuhört, mag wohl ein Wunder von Verstand und ein Abgrund von Tugend sein, aber für ein Picknick ist er kaum der rechte Mann. Eine alte Dame, die an Taubheit leidet, deren einziges unerschöpfliches Thema ihr Sohn ist und die bei den glücklicherweise seltenen Gelegenheiten, wo ihr Sohn spricht, jeden eifrig fragt, »Was sagt mein Sohn?« ist eine Person, die vermöge ihrer Gebrechen zu Mitleid und wegen ihrer mütterlichen Zärtlichkeit zu aller Achtung berechtigt, allein ist es irgendwie zu umgehen, nicht gerade zu einem Picknick taucht. Ein solcher Mann aber war seine Ehrwürden Mr. Samuel Pentecost und eine solche Frau war seiner Ehrwürden Mutter und in Ermangelung anderer produzierbarer Gäste waren sie engagiert, heute auf Mr. Armadales Vergnügungspartie nach den Breiten von Norfolk zu essen, zu trinken und fröhlich zu sein. Die Ankunft Allens, der von seinem getreuen Begleiter Pedgift Jr. gefolgt ward, fachte die sinkenden Lebensgeister der Gesellschaft im Parkhäuschen wieder an. Der Plan der Erzieherin, die Mittel an die Hand zu geben, um sich dem Picknick anschließen zu können, genügte selbst dem Major in seinem Wunsche, der Dame, die er in seinem Hause aufzunehmen im Begriff stand, alle Aufmerksamkeit zu erzeigen. Nachdem sie die erforderliche Entschuldigung und Einladung geschrieben und in ihrer besten Handschrift an die Gouvernante adressiert, lief Miss Milroy hinauf, um ihrer Mutter Adieu zu sagen und kehrte mit lächelndem Gesicht und einem Seitenblicke auf ihren Vater zurück, um zu verkünden, dass sie jetzt das Haus verlassen könnten. Die Gesellschaft verfügte sich unverzüglich an das Gartenpförtchen und sah sich dort angelangt der zweiten großen Schwierigkeit des Tages gegenüber. In welcher Weise sollten sich die 6 Personen des Picknicks in die beiden offenen Vehikel teilen, die ihrer warteten? Da legte Pedgift Jr. abermals seine unschätzbaren Talente in Bezug auf Auskunftsmittel an den Tag. Dieser höchst begabte junge Mann besaß in einem erstaunlichen Grade ein den meisten jungen Leuten unseres Zeitalters eigentümliches Talent. Er war vollkommen fähig, sein Vergnügen zu genießen, ohne darüber seine Geschäfte zu vergessen. Ein Klient wie der Squire von Thorpe Ambrose fiel seinem Vater nur sehr selten in den Schoß, und es war daher des jungen Pedgifts Geschäft, dass er Alan den ganzen Tag hindurch eine besondere, doch nicht aufdringliche Aufmerksamkeit erwies, ein Geschäft, das er vom Anfang bis zum Ende der Lustpartie keinen Augenblick aus dem Gesichte verlor, während er sich zu gleicher Zeit als Leben und Seele des Festes bewährte. Er hatte auf den ersten Blick erkannt, wie es zwischen Alan und Miss Milroy stand, und sorgte auf der Stelle für die Erfüllung der nach dieser Richtung hingehenden Wünsche seines Klienten, indem er sich erbot, um seiner Ortskenntnis willen im ersten Wagen voranzufahren und Major Milroy und den Geistlichen um ihre Begleitung ersuchte. »Wir werden an einer für einen Soldaten sehr interessanten Stelle vorbeikommen, Sir«, sagte der junge Pedgift mit seiner glücklichen und dreisten Zuversicht zum Major, »an den Überresten eines römischen Feldlagers. Und mein Vater, Sir, der einer der Beitragenden ist«, fuhr der angehende Advokat zum Geistlichen gewendet fort, »wünscht, dass ich Sie um Ihre Ansicht über die neue Kleinkinderschule befrage, die in Little Jellbeck gebaut wird. Wollen Sie mir dieselbe auf unserer Fahrt gütigst mitteilen?« Er öffnete den Wagenschlag und half dem Major und dem Geistlichen hinein, ehe weder der eine noch der andere Einwendungen zu erheben imstande war. Dies hatte die notwendige Folge, dass Alan und Miss Milroy in einem und demselben Wagen zusammenfuhren und noch des Extravorteils einer tauben alten Duenna genossen, welche des Squires Höflichkeiten in den unerlässlichen Schranken hielt. Alan hatte sich noch nie eines Zusammenseins mit Miss Milroy erfreut, wie es ihm jetzt auf der Fahrt nach den Breiten zum Teil wurde. Die liebe alte Dame tat, nachdem sie ein paar Anekdoten über ihren Sohn erzählt, das eine, was noch fehlte, um das Glück ihrer beiden jugendlichen Gefährten vollständig zu machen. Sie ward für die Gelegenheit absichtlich ebenso blind, wie sie taub war. Eine Viertelstunde, nachdem der Wagen das Häuschen des Majors verlassen, sank die arme, gute Seele auf bequemen, weichen Kissen ruhend und von lauen Sommerlüften angefächelt in einen friedlichen Schlummer. Alan machte seinen Hof, und Miss Milroy gestattete die Fabrikation dieses zuweilen sehr kostbaren Gegenstandes menschlichen Verkehrs, beide vollkommen gleichgültig gegen das in zwei Noten spielende feierliche Akkompagnement, das die arglose Nase der Predigersmutter abgab. Die einzige Unterbrechung, die das Hofmachen erlitt, denn das Schnarchen als ein seiner Natur nach bei weitem ernsteres und dauernderes Ding ward nicht unterbrochen, kam von Zeit zu Zeit von dem voranfahrenden Wagen. Nicht zufrieden, des Majors römisches Feldlager und des Predigers Kleinkinderschule im Kopfe zu haben, erhob Pedgift Junior sich hin und wieder in seinem Wagen, rief das ihnen folgende Fuhrwerk an und lenkte mit durchdringender Tenorstimme und in höchst gewählten Ausdrücken Allens Aufmerksamkeit auf die interessanten Punkte der Fahrt. Das Einzige, was ihn zum Schweigen brachte, war die stereotype Antwort »Ja, herrlich«, die Alan zurückbrüllte, worauf Mr. Pedgift in den Tiefen seines Wagens wieder verschwand und die Römer und Kinder da wieder aufnahm, wo er sie hatte fallen lassen. Die Gegend, durch die jetzt die Gesellschaft fuhr, verdient weit größere Aufmerksamkeit, als ihr sowohl von Alan wie von seiner Freundin zuteil wurde. Eine Fahrt von einer Stunde hatte den jungen Armadale und seine Gäste über den Bereich von Midwinters einsamen Spaziergängen hinausgebracht und führte sie einem der eigentümlichsten und anmutigsten Naturbilder immer näher, welches die Binnenlandschaft nicht nur von Norfolk, sondern von ganz England aufzuweisen hat. Je mehr die Wagen sich der entlegenen und einsamen Breitengegend näherten, je mehr veränderte sich allmählich die Landschaft. Die Weizen- und Rübenfelder wurden sichtlich seltener und die fetten grünen Weideplätze mit ihrem weichen, schwellenden Rasen dehnten sich zu beiden Seiten weiter und weiter aus. Haufen von trockenem Rohr und Binsen lagen für Korbmacher und Dachdecker am Wege aufgestapelt. Die alten Giebelhäuschen, an denen sie auf der ersten Strecke ihrer Fahrt vorübergekommen, verschwanden und Lehmhütten erschienen an ihrer Stelle. Außer den alten Kirchtürmen und den Wind- und Wassermühlen, welche bisher die einzigen Gegenstände gebildet hatten, die man aus dem flachen Marschboden aufragen gesehen, erhoben sich jetzt rings am Horizont die Segel von unsichtbaren Booten, die langsam hinter einem fernen Saume niedriger Weidenbäume auf unsichtbaren Gewässern dahinglitten. Alle die Linien des seltsamen und überraschenden, von der gewöhnlichen Erscheinung völlig abweichenden Bildes, wie es ein binnenländischer Ackerbaubezirk darbietet, welcher durch das ihn umspannende, verworrene Netz von Sümpfen und Wassern von seinen Umgebungen abgeschlossen, seinen Verkehr zu Wasser anstatt zu Lande bewerkstelligen muss, begannen in immer gedrängterer Reihenfolge sich zu zeigen. Netze erschienen auf den Hüttengeländern, kleine, flache Boote lagen fremdartig zwischen den Blumen der Hüttengärtchen, Ackersleute gingen in einer merkwürdig zusammengesetzten Tracht umher, die zugleich auf See- und auf Landleben deutete, in Matrosenhüten, Fischerstiefeln und Bauernkitteln, und noch immer war das niedrige Wasserlabyrinth in seiner geheimnisvollen Einsamkeit ein verstecktes Labyrinth. Eine Minute später bogen die Wagen plötzlich von der harten Landstraße in einen kleinen, grasbewachsenen Nebenweg ein. Geräuschlos rollten die Räder über den feuchten, schwammigen Boden dahin. Eine einsame kleine Hütte mit ihren Netzen und Booten erschien. Ein paar Ellen weiter und das letzte Stückchen fester Erde endete mit einem Male in eine kleine Bucht und einen Hafendamm. Und am Ende des Dammes, da rechts und links ihren großen, glänzenden, glatten Wasserspiegel ausgießend, da so rein in ihrem makellosen Blau, so still in ihrem himmlischen Frieden wie der Sommerhimmel über ihr, lag die erste der Norfolk-Breiten. Die Wagen hielten, das Hofmachen hatte ein Ende und die ehrwürdige Mrs. Pentecost, die in einem Augenblicke völlig ihrer Stimme mächtig ward, heftete, so wie sie vermochte, ihre Augen streng auf Ellen. »Ich lese in Ihrem Gesicht, Mr. Armadale«, sagte die alte Dame scharf, »dass Sie glauben, ich habe geschlafen.« Das Schuldbewusstsein wirkt auf die beiden Geschlechter verschieden. In 9 Fällen von 10 ist es ein weit minder unbequemes Bewusstsein bei den Frauen als bei den Männern. Die Verlegenheit war diesmal ganz und gar auf der Seite des Mannes. Während Ellen errötete und verlegen aussah, umarmte Miss Milroy mit einem hellen, unschuldigen Gelächter schnell die alte Dame. »Er ist einer solchen Lächerlichkeit, Sie für eingeschlafen gehalten zu haben, ganz unfähig, liebe Mrs. Pentecost«, sagte die kleine Heuchlerin. »Ich möchte Mr. Armadale nur wissen lassen«, fuhr die alte Dame noch immer auf Ellen argwöhnisch fort, »dass ich, da mir leicht schwindelig wird, im Wagen die Augen schließen muss. Die Augen schließen, Mr. Armadale, ist etwas ganz anderes als einschlafen. Wo ist mein Sohn?« Seine Ehrwürden, Mr. Samuel, erschien schweigend mit seiner grünen Brille und seinem kränklichen Lächeln in schönster Ordnung an der Wagentür und war seiner Mutter beim Aussteigen behülflich. »Hat dir die Fahrt gefallen, Sammy?« fragte die alte Dame. »Herrliche Gegend, nicht wahr, mein Söhnchen?« Der junge Pedgift, welchem die ganzen Vorkehrungen zur Entdeckungsreise nach den Breiten zufielen, war eifrig beschäftigt, den Bootsleuten seine Befehle zu erteilen. Major Milroy saß gelassen und geduldig allein auf einem umgestülpten Fischerboote und sah heimlich nach seiner Uhr. »War Mittag schon vorbei?« »Schon länger als eine Stunde. Seit langen Jahren hatte die berühmte Uhr zu Hause zum ersten Male in einer leeren Werkstatt geschlagen und ihre Künste produziert.« Der Major seufzte, als er seine Uhr wieder in die Tasche steckte. »Ich fürchte, ich bin für derlei Partien zu alt«, dachte der gute Mann, indem er sich träumerisch umsah. »Mir scheint, ich finde nicht so viel Vergnügen daran, als ich mir gedacht hatte. Wann werden wir nun auf dem Wasser fahren? Wo ist Neely?« Neely, oder schicklicher gesprochen Miss Milroy, befand sich mit dem Veranstalter des Picknicks hinter einem der Wagen. Sie waren in das interessante Thema von ihren Taufnamen vertieft und Alan war so nahe daran, ihr einen direkten Heiratsantrag zu machen, wie dies einem sorglosen jungen Herrn von 22 Jahren nur möglich ist. »Sagen Sie mir die Wahrheit«, sprach Miss Milroy, die Augen bescheiden auf den Boden heftend. »Als Sie zuerst meinen Namen erfuhren, gefiel er Ihnen nicht, wie?« »Mir gefällt alles, was Ihnen angehört«, erwiderte Alan entschieden. »Ich finde, dass Eleanor ein wunderschöner Name ist und dennoch denke ich fast, ich weiß nicht warum, dass der Major ihn noch verschönerte, als er ihn in Neely umwandelte.« »Ich kann Ihnen sagen, warum, Mr. Armadale«, entgegnete die Tochter des Majors mit großem Ernste. »Es gibt in dieser Welt unglückliche Menschen, deren Namen, wie soll ich es gleich ausdrücken, deren Namen nicht für sie passen. Der meine passt nicht für mich. Ich tadle meine Eltern deshalb nicht, denn als ich noch ein kleines Kind war, konnten sie natürlich nicht wissen, zu welcher Art von Wesen ich heranwachsen würde. So aber passen mein Name und ich nicht füreinander. Wenn man eine junge Dame Eleonore nennen hört, so denkt man sich augenblicklich ein großes, schlankes, schönes, interessantes Geschöpf. Ganz das Gegenteil von mir. Bei meinem Äußeren klingt Eleonore lächerlich und deshalb ist Neely, wie Sie selbst bemerken, gerade das Rechte. Nein, nein, sagen Sie nichts weiter darüber. Ich habe genug davon, wenn wir einmal von Namen reden müssen, so habe ich einen anderen Namen im Kopfe, der weit würdiger ist, besprochen zu werden.« Sie warf dabei ihrem Gefährten einen verstohlenen Blick zu, welcher deutlich genug sagte, »Es ist Ihr Name.« Alan trat einen Schritt näher zu ihr heran und dämpfte ohne die geringste Notwendigkeit die Stimme zu einem geheimnisvollen Flüstern herab. Miss Milroy nahm augenblicklich ihre Untersuchungen auf dem Erdboden wieder auf. Sie betrachtete denselben mit einem so außerordentlichen Interesse, dass ein Geologe sie fast des Kokettierens mit den oberen Gesteinsschichten hätte beargwöhnen können. »An welchen Namen denken Sie?« fragte Alan. Miss Milroy richtete ihre Antwort in Gestalt einer Bemerkung an die oberen Schichten und ließ diese in ihrer Beschaffenheit als Schallleiter damit anfangen, was ihnen beliebte. »Wenn ich ein Mann gewesen wäre«, sagte sie, »so hätte ich Alan heißen mögen.« Sie fühlte, während sie sprach, wie seine Blicke auf sie geheftet waren und war den Kopf abwendend plötzlich tief in den Anstrich des Kutschkastens versunken. »Wie wunderhübsch«, rief sie mit einem raschen Ausbruche von Interesse für das weit umfassende Thema von Lack und Firnis aus. »Ich möchte wissen, wie das da gemacht wird.« Der Mann beharrt und das Weib gibt nach. Alan wollte sich vom Hofmachen nicht zum Wagenbau ableiten lassen. Miss Milroy ließ den Gegenstand fallen. »Nennen Sie mich bei meinem Taufnamen, wenn Ihnen derselbe wirklich gefällt«, flüsterte er in überredendem Tone. »Nennen Sie mich Alan, nur dies eine Mal bloß zum Versuch.« Sie zögerte mit erhöhter Farbe und einem allerliebsten Lächeln und schüttelte den Kopf. »Ich könnte es noch nicht«, antwortete sie leise. »Darf ich Sie Neely nennen oder ist es noch zu früh?« Sie sah ihn von neuem an, während sich die Musselinhülle ihrer Brust bewegte und ein Blitz von Zärtlichkeit aus ihren dunkelgrauen Augen flammte. »Sie wissen es am besten«, sagte sie mit mattem Flüstern. Die unvermeidliche Antwort schwebte auf Alans Lippen, doch in demselben Augenblicke, da er zu sprechen im Begriff war, erscholl der entsetzlich hohe Tenor des jungen Pentgift, der nach »Mr. Armadale« rief, lustig durch die stille Luft. Zugleich erschien von der anderen Seite des Wagens die glotzende Brille des diensteifrig suchenden geistlichen Herrn Mr. Samuel Pentecost, und die Stimme der Mutter des geistlichen Herrn, die mit großer Geistesgewandtheit die beiden Ideen von der Nähe des Wassers und einer plötzlichen Bewegung in der Gesellschaft miteinander in Verbindung gebracht hatte, fragte in Tönen der Verzweiflung, ob jemand ertrunken sei. Die Empfindung flieht und die Liebe schaudert bei jeder lauten Demonstration. Ellen sagte »Verdammt« und begab sich zum jungen Pettgift. Miss Milroy seufzte und suchte Zuflucht bei ihrem Vater. »Ich hab's zustande gebracht, Mr. Armadale«, rief der junge Pettgift seinen Gönner froh begrüßend. »Wir können alle zusammen auf dem Wasser fahren. Ich habe das größte Boot auf den Breiten gemietet.« »Die kleinen Nachen«, setzte er mit leiserer Stimme hinzu, wie er nach den Dampfstufen voranging, »fassen abgesehen davon, dass sie wackelig sind und leicht umschlagen, nur zwei Personen außer dem Bootführer. Und der Major sagte mir, er erachte es, wenn wir alle in einzelnen Booten führen, als seine Pflicht, mit seiner Tochter zu fahren.« »Ich dachte, dass dies kaum angehen würde, Sir«, fuhr der junge Pettgift mit achtungsvoll pfiffigem Nachdruck auf die Worte fort. »Und überdies hätten wir die alte Dame, wenn wir sie mit ihrem Gewicht, 250 Pfund, in einen Nachen gesetzt hätten, fortwährend kopfüber im Wasser gehabt, was Verzug herbeigeführt und einen Dämpfer auf unser Vergnügen gesetzt hätte. Da ist das Boot, Mr. Armadale, was sagen Sie dazu?« Das Boot war abermals eine der wundersamen Erscheinungen auf den Breiten. Es war nichts anderes als ein derbes altes Rettungsboot, das nach einer stürmisch verlebten Jugend auf dem wilden, salzigen Meere seinen Lebensabend auf dem glatten Süßwasser zubrachte. In der Mitte des Fahrzeugs war eine kleine gemütliche Kajüte für Freunde der Entenjagd im Winter gebaut und vorne ein Mast mit Segel für Binnenschifffahrt errichtet. Es war reichlicher Raum für die Gäste, das Diner und die drei Bootführer vorhanden. Ellen klopfte seinem getreuen Adjutanten beifällig auf die Schulter und selbst Mrs. Pentecost gewann, sobald sich die ganze Gesellschaft gemütlich an Bord etabliert hatte, eine verhältnismäßig heitere Ansicht von dem Picknick. »Sollte sich irgendein Unglück ereignen«, sagte die alte Dame zur Gesellschaft im Allgemeinen sich wendend, »so gibt es wenigstens einen Trost für uns alle. Mein Sohn kann schwimmen.« Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. Oktober 2023.